SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Online-Spiele. Mit Michael Stein. Willkommen. Seitdem es Computer gibt, wird mit den Rechenmaschinen nicht nur gerechnet, sondern auch gespielt. Das, was Sie im Hintergrund hören, stammt zum Beispiel aus dem Spieleklassiker Pac-Man aus den 80er Jahren. Bei Pac-Man musste man seine Spielfigur durch ein Labyrinth dirigieren und dabei kleine Punkte aufessen, während man gleichzeitig von bunten Monstern gejagt wurde. Pac-Man hat es aber auch ins nächste Jahrtausend geschafft. Heute muss man das Spiel allerdings nicht mehr kaufen und auf seinem Computer installieren. Man kann Pac-Man und viele andere Klassiker aus der Computergründerzeit online spielen, indem man das Spiel einfach über dessen Website aufruft. Online kann man aber nicht nur die alten, vergleichsweise simplen Spiele von damals spielen. Immer mehr komplexe und grafisch anspruchsvolle Spiele mit Online-Anschluss kommen auf den Markt. Was diese Spiele können, wo ihre Gefahren liegen und wer sie herstellt, darum soll es in den nächsten knapp 30 Minuten gehen. Welt am Draht. Das beliebteste und am meisten gespielte Online-Spiel heißt World of Warcraft. Weltweit sind über 7,5 Millionen Spieler registriert. In einer Fantasiewelt mit Fantasielandschaften und Wesen nimmt der Spieler bei World of Warcraft eine frei wählbare Identität an und muss dann seine Abenteuer bestehen. Als Spieler ist man Mitglied einer Gruppe, zum Beispiel Bürger einer Stadt. Das Besondere, gleichzeitig können viele Zehntausende anderer Spieler das Gleiche tun und diesen begegnet man dann auch, wenn man sich durch die Fantasielandschaften des Spieles bewegt. So kommt es dann auch, wie bei ganz vielen Computerspielen, zu Kämpfen untereinander. Wenn man sich eine ganze Zeit lang in der Kunstwelt bewegt hat, dann beginnt man aber auch Aufgaben zu lösen und Missionen zu erfüllen. Als Belohnung dafür erhält man Punkte oder Gegenstände, die einem das Leben in der künstlichen Online-Welt erleichtern. Es gibt aber eine ganz besondere Verbindung zur realen Welt. Diese Punktestände und Ausstattungen mit bestimmten Gegenständen, die muss man sich nicht unbedingt selber im Spiel erarbeiten. Wer es sich leisten kann, der lässt spielen. Auf speziellen Websites lassen sich nämlich andere Spieler finden, die das Spiel bis zu einem bestimmten Punktestand gegen Bezahlung weiterspielen. Die meisten dieser Spieler sitzen in China, von wo aus sie für andere, betuchtere Spieler in Nordamerika und Europa arbeiten. Dabei verdienen die Spieler das Geld meistens nicht selber. Sie bekommen ihren Lohn wiederum von einer Firma, die Geschäfte mit den reichen Spielern abwickelt. Goldfarmen nennt man diese Unternehmen. Aus Shanghai berichtet Astrid Freieisen. In der Computerwelt des Spiels World of Warcraft geben sie sich Fantasienamen wie Flügel des Drachen. Die Wirklichkeit vermischt sich mit der Welt des Spiels. So ging es auch Yuming, heute 25. Ich habe Spielpunkte und virtuelle Waffen verkauft. Die Geschäfte habe ich im Internet abgeschlossen. Du kannst eine Nachricht hinterlassen, dann melden sich die Interessenten bei dir. Ich habe das ein Jahr lang gemacht, 2000 bis 2001. Meine Kunden haben mit richtigem Geld gezahlt. Ich war noch Student, aber ich habe mich in der Uni nicht groß angestrengt. Damals habe ich lieber 6 bis 10 Stunden täglich gespielt. Als Einzelner ist es recht schwer, mit dem Verkauf von Punkten was zu verdienen, aber als Gruppe ist das leicht. Irgendwann hatte es Yu Ming satt, 10 Stunden täglich vor dem Bildschirm zu sitzen. Er stieg aus dem Handel aus. Die von ihm erwähnten Gruppen existieren in China zu Hunderten. Längst sind sie so etwas wie Fabriken. Im Westen nennt man sie abschätzig Goldfarmen. Angeblich handeln in den chinesischen Goldfarmen mehr als 200.000 Spieler mit Punkten, magischen Schwertern, Goldmünzen, Zaubertränken oder Armschienen aus der Welt von World of Warcraft auf Chinesisch Moshu Jinba. Die Tauschgeschäfte laufen über Seiten wie eBay oder Taobao, das erfolgreichste Online-Auktionshaus in China, sagt Yuming. Ich begann das Handeln aus Neugier, 4 Jahre nachdem ich erstmals am Computer gespielt hatte. Ich hatte ein ziemlich hohes Niveau erreicht und hatte Dinge übrig, mit denen ich handeln konnte. Ich habe daran verdient. Ich hatte schon ziemlich viel in Computerspiele investiert und das Gefühl, etwas zurückbekommen zu müssen. Die Zeit, die er investierte, rechnete Yu Ming damals nicht mit. Typisch für China, wo Arbeitskraft ein massenhaft vorhandenes Gut ist. Ganz anders als im Westen, wo Zeit knapp ist, wo die Computerwelt die Wirklichkeit offenbar immer stärker beherrscht. Sonst würden die westlichen Spieler keine östlichen Ersatzspieler wie Yu Ming anheuern, die für sie weiter daddeln, während sie selbst ihrer Arbeit nachgehen. Aber nicht nur Westler kaufen sich Punkte, um schnell auf ein höheres Niveau im Spiel zu kommen. Auch Chinesen wie der Shanghaier Bankangestellte Dai Jie. Ersatzspieler wird normalerweise jemand, der viel Zeit totschlagen kann. Ihr Ausbildungsstand ist oft niedrig. Wenn man einen anheuert, um von Niveau 1 auf Niveau 60 zu gelangen, kostet das umgerechnet etwa 200 Euro. Die Ersatzleute brauchen dafür 4 bis 6 Wochen. Für Leute wie mich, die nur 3 bis 4 Stunden täglich Zeit zu spielen haben, würde das 5 Monate dauern. Für Yu Ming wäre das kein Job auf Dauer gewesen. In China wird das alles mittlerweile ja von Firmen betrieben. Man findet sie oft an der Küste, speziell im Süden in der Provinz Guangdong. Dort existiert ein Riesenangebot an billigen Arbeitskräften. Wie in Fabriken sitzen die Spieler dort an Computern, handeln schichtweise nonstop mit Punkten, an der Steuer vorbei, unter primitiven hygienischen Bedingungen, oft ohne Versicherung. Eine Grauzone, vom Gesetzgeber nicht geregelt, eine Welt, in der sich kein Chef einer Goldfarm gern identifizieren lässt. Denn das Geschäft läuft gut. Nach einem Bericht des deutschen Magazins Stern kann schon ein kleiner Betrieb mit 20 Spielern umgerechnet 180.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Und wo es etwas zu holen gibt, wird auch gestohlen, erzählt Dai Jie. Diebstahl ist ein verbreitetes Phänomen. In meiner Spielgemeinschaft sind mindestens 10% der Leute schon einmal ausgeraubt worden. Die Hacker platzieren ein Computervirus, um persönliche Informationen und Besitztümer zu stehlen. Wenn sie genug geklaut haben, heuern sie andere an. Die prüfen dann, was das Diebesgut wert ist. Am Ende wird alles verkauft. Ich persönlich finde, dass das die Wirklichkeit widerspiegelt. Aber weil es ein Phänomen des Spiels ist, gibt es kein Gesetz dagegen. Für viele westliche Spieler sind die Profis aus China generell eine ärgerliche Konkurrenz, eine kapitalistische Invasion in ihrer heilen virtuellen Welt. Schon gibt es Diskriminierung im Internet, bis hin zu Aufrufen wie »Tötet die chinesischen Goldfarmer«. Schon werden Spieler nicht mehr in Gruppen aufgenommen, wenn ihr Englisch fehlerhaft erscheint. Es könnte sich ja um Chinesen handeln. In China empört sich die Internetgemeinde über solche Praktiken der Westler. Dai Jie aus Shanghai nimmt die Aufregung um Handel und Goldfarmen gelassen. Der Bedarf wird immer da sein. Schließlich hat dieses Spiel einen enormen Zeitaufwand. Wenn Leute Geld, aber keine Zeit haben, werden sie immer handeln wollen. Es ist wie bei der Prostitution. Sie hat immer 2 Seiten, Angebot und Nachfrage. Welt am Draht. Den Gedanken haben wahrscheinlich schon viele von uns irgendwann einmal gehabt. Man müsste seinem realen Leben irgendwie entkommen, es hinter sich lassen und noch einmal von vorne anfangen können. Und diese Möglichkeit gibt es im Internet. Natürlich nicht wirklich. Second Life, also zweites Leben, heißt das Online-Spiel, bei dem es aber auch so real zugeht, dass manche Spieler beim Spielen schon mal die Realität um sich herum vergessen. Es handelt sich bei Second Life um eine Art Parallelwelt, in die der Spieler eintauchen kann. Diese Welt existiert allerdings nur im Computer, in einem ganzen Netz von Computern, um genau zu sein. Als erstes lädt sich der Spieler ein Programm kostenlos aus dem Internet und installiert es auf dem eigenen Computer. Nach dem Start des Programmes loggt sich dieses dann bei bestehender Internetverbindung in das Second Life-Netzwerk ein. Nun kann der Spieler seine Spielfigur, seinen sogenannten Avatar, kreieren. Diese Figur ist dann gewissermaßen die eigene Identität in der Welt von Second Life. Männlich oder weiblich, dünn, dick, muskulös oder eher hager, Form des Kinns, der Beine, Kleidung, Haarfarbe, Größe, jedes Detail kann frei eingestellt werden. Und auch einen neuen Namen bekommt man natürlich verpasst. Fertig? Alles lässt sich später auch noch ändern und ergänzen. Mit einem Sprung geht's hinein in die virtuelle Welt. Mit der Computertastatur lässt sich der Avatar nun durch das neue Leben lenken. Die Figur kann gehen, laufen und fliegen. Und dabei begegnet sie anderen Spielern. Mehr als 10.000 der insgesamt über 1,8 Millionen Spieler sind in aller Regel online. Right, right. Well, still, I mean, 2 hours a day after 3 years is just an incredible amount of time, you know, to be able to, you know, come in. Man kommuniziert mit den anderen wie beim Chatten per Tastatur. Und das Besondere an Second Life ist, dass die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt fließend sind. In Second Life gibt es eine eigene Währung, den Lindendollar. Mit Lindendollar kann man Gegenstände und auch Land kaufen, das man dann nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann. Wer eine Idee hat, innerhalb des Spiels Geld zu verdienen, der kann das tun. So gibt es zum Beispiel jemanden, der besonders schick aussehende Kleidung designt hat. Mit einer Art 3D-Baukasten ist das nämlich möglich. Mit Lindendollar kann man diese Kleidungsstücke dann kaufen und seinem Avatar anziehen. Der andere Spieler bekommt dieses Geld auf seinem Konto gutgeschrieben. Damit das eigene Konto aber immer mit Lindendollar aufgefüllt ist, muss man es mit Hilfe seiner echten, ganz realen Kreditkarte füttern. Und da beginnt Second Life für manche Spieler gefährlich zu werden. Es soll nämlich bereits Spieler geben, die ihren realen Beruf aufgegeben haben, um in der virtuellen Welt von Second Life mit dem Verkauf von Grundstücken oder Sonnenbrillen Geld zu verdienen. Schnell hat da jemand den Bezug zur Realität verloren. Denn der Unterschied zur realen Welt ist, dass die virtuelle eben nur in Form von Bits und Bytes besteht, die irgendwo auf Servern des Second Life-Betreibers Linden Labs existiert. Schnell kann da die neue berufliche Existenz vorbei sein. So wurde zum Beispiel kürzlich bekannt, dass sich mit einem frei zugänglichen Programm jeder Gegenstand in der virtuellen Welt einfach kopieren lässt. Kleidung, Autos und vieles andere muss dann nicht mehr gegen Lindendollar gekauft, sondern kann einfach kopiert werden. Wer nur einmal hineinschnuppern will in diese künstliche Parallelwelt, der kann das kostenlos tun. Das Programm kostet nichts und auch ein Basiszugang ist kostenlos. Und wer dann Geschmack bekommen hat an diesem zweiten Leben, der zahlt monatlich 10 echte Dollar dafür. Welt am Draht. Und wir gehen noch einmal ganz real nach China. Denn dort spielt das Thema Computerspiele derzeit eine ganz besonders große Rolle. China boomt und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wird das Land immer moderner. In den Städten und auch auf dem Land macht ein Internetcafé nach dem anderen auf. Mit dem Computerboom halten aber auch die Schattenseiten des technischen Fortschritts Einzug ins Reich der Mitte. Immer mehr Menschen, vor allem Jugendliche, gelten dort nämlich bereits als Internet- und computersüchtig. In Russland, Amerika, Kanada oder auch der Schweiz existieren seit langem bereits Entzugskliniken für Internet- und Computersüchtige. Und auch in China gibt es mittlerweile so eine Institution. Aus Peking, Petra Aldenrath. Es begann ganz harmlos. Als der 21-jährige Chinese Erik an die Universität kam, schenkten seine Eltern ihm einen Computer. Erik begann erst zu chatten, dann entdeckte er die Spiele. Er lud eins nach dem anderen runter. Die Sucht schlich sich ein. In Internetspielen kämpfte er gegen böse Mächte, blutrünstige Kriegsherren und Monster. Irgendwann verriegelte er seine Tür. Ich habe mich einmal für 7 Tage im Computerraum eingeschlossen. Ich bin nur raus, um zur Toilette zu gehen oder um mir etwas zu essen zu holen. Einfach nur, um meinen Magen zu füllen. Erik ist computerspielsüchtig. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen teilt. 140 Millionen Chinesen nutzen das Internet. Laut Schätzungen sind 10 Millionen davon krankhaft vom Computer abhängig. Die meisten sind Jugendliche. Entweder chatten sie den ganzen Tag, surfen im Netz oder spielen wie Erik Spiele. Weißt du, stell dir vor, du bist der Spieler. Dann kannst du Jagd auf Monster machen. Dieses Monster wird von einer anderen Person kontrolliert. Wenn du das Monster tötest, bedeutet das, dass du besser bist als der, der das Monster kontrolliert. Du tötest und das bedeutet, dass du besser bist. Wenn du mehr tötest, bist du der Beste in der Welt. Erik lacht. Die Erinnerung an Computerspiele weckt bei ihm immer noch schöne Erinnerungen. Doch die sollen ihm nun endgültig genommen werden. Vor 2 Wochen wurde Erik in Pekings Internetsucht-Entzugsanstalt zwangseingewiesen. Die Internetsucht-Entzugsanstalt gehört zum Pekinger Militärkrankenhaus. Sie ist am Rande der Stadt auf einem Kasernenareal untergebracht. Der Toreingang wird von Soldaten bewacht. 50 Computersüchtige leben hier. Sie alle sind zwischen 14 und 22 Jahre alt. 90% von ihnen sind männlich. Ein langgestreckter Kasernenbau wurde zur Klinik umfunktioniert. Die Patientenzimmer sind schlicht eingerichtet mit lindgrün gestrichenen Wänden, 2 Hochbetten pro Zimmer und einem Tisch. Alles ist blitzblank geputzt. Die Jugendlichen werden hier von Psychologen, Ärzten, Krankenschwestern und Soldaten betreut. Vor den Fenstern sind Gitter angebracht. 1 bis 3 Monate dauert ein Entzug. Während dieser Zeit darf keiner das Militärgelände verlassen. Draußen auf dem Hof trainieren Soldaten mit einigen jugendlichen Patienten den Stechschritt. Die Soldaten tragen Uniform, die Jugendlichen sind leger gekleidet. Ein 14-Jähriger ist dabei mit zerzausten Haaren, schlabbriger Jeans und bunt bedrucktem T-Shirt. Dann ein 16-Jähriger, ernstblickender Typ mit Brille. Suchtexperte Tao Ren erklärt den Versuch der Pekinger Klinik, die Jugendlichen mit einer Mischung aus medizinischer Therapie und Militärdrill von ihrer Internet- und Computersucht zu entwöhnen. Warum wir militärisches Training anbieten? Weil alle Kinder und Jugendlichen, die hierher kommen, nicht in der Lage sind, alleine ihr Bett zu machen, ihre Kleider zu waschen oder zu kochen. Sie können nichts. Sie sind faul, schwafeln viel und benehmen sich dilettantisch. Durch das Militärtraining versuchen wir, sie zu normal reagierenden Menschen zu machen. Darüber hinaus gibt es eine Therapie, in der die Jugendlichen lernen, sich selbst zu akzeptieren, und ein umfangreiches Beschäftigungsangebot. Computer sind in der Klinik tabu. Stattdessen können die Jugendlichen malen oder entspannende Musik hören. Erik ist hypernervös. Seine Augen wandern unruhig hin und her, das Zuhören fällt ihm schwer. Er rollt einen Stift in der Hand, legt ihn hin und nimmt ihn gleich wieder hoch. Erik vermisst immer noch seinen Computer. Als sein Vater ihn zwangseinliefern ließ, sah er keine Zukunft mehr. I'm so angry that I don't want you live another day. Ich war so wütend. Ich wollte keinen Tag länger leben. Ich habe versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Die Ärzte haben aber die Blutungen gestoppt. Sie haben mich gerettet. Danach wollte ich das Treppengeländer runterspringen. Es gab keine Spiele zum Spielen, keinen Computer, nichts. Also wollte ich mich umbringen. In der Pekinger Entzugsanstalt wurden seit der Öffnung im Jahr 2003 bisher mehr als 1000 Jugendliche therapiert. 20 davon bezeichnet Suchtexperte Tao Ren als sehr ernsthafte Fälle. Der schlimmste Fall war ein Junge, der umgerechnet 1000 Euro gestohlen hatte. Er nahm sie seinen Eltern weg, dann ging er mit seinem dicken Mantel angezogen im Winter in ein Internetcafé. Als er dort wieder herauskam, war es bereits Frühling. Der Junge hatte sich für fast ein halbes Jahr im Internetcafé eingemietet. Er aß dort, er schlief dort und magerte von 50 auf 35 Kilogramm ab. Dass die Eltern ein halbes Jahr lang nicht bemerkten, dass ihr 16-jähriger Sohn nicht mehr nach Hause kam, ist sicher ein Extremfall. Dennoch, mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Ein-Kind-Politik verändern sich Chinas Familienstrukturen dramatisch. Während früher Großfamilien alltäglich waren, leben vor allem die Städter heute nur noch zu dritt, so Suchtexperte Tao Ren. Wir haben herausgefunden, dass der Hauptgrund für die Internetabhängigkeit an ihrer Familie liegt. Alle Familien, die ein internetabhängiges Kind haben, sind krank. Da gibt es die verschiedensten Typen. Zerrüttete Familien, Familien, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, Familien, in denen Gewalt an der Tagesordnung ist, und Familien, die ihre Kinder zu sehr behüten. Eriks Familie gehört zur letzten Kategorie. Ihr einziger Sohn sollte Karriere machen. Die Eltern schickten Erik zunächst auf die beste Schule in seiner Heimat im Süden Chinas und danach auf die Elite-Universität in Peking. Eric musste ständig lernen. Zeit für Freunde fand er kaum. Eric hielt dem Druck und der inneren Vereinsamung nicht stand. Er suchte Zuflucht bei Kriegsspielen. Nach 2 Wochen in der straff militärisch durchorganisierten Entzugsklinik am Stadtrand von Peking kann sich Eric ein Leben ohne Computerspiele langsam vorstellen. Doch suchtgefährdet ist er noch immer. So intensiv er sich einst kriegerischen Internetspielen widmete, arbeitet er nun auf eine Soldatenkarriere hin. Oh nein, get out of here. Wenn ich hier rauskomme, will ich keine Computerspiele mehr anrühren. Ich will ein guter Student werden und dann will ich für 2 Jahre in die Armee. I want to go into the army. Das Porträt. Die Menschen auf der einen Seite, die kennen wir. Computerspiele spielen die meisten von uns irgendwann einmal. Die allermeisten tun es nur gelegentlich. Viele spielen häufig, einige beschäftigen sich exzessiv mit Computerspielen. Wer aber sind die Menschen, die sich diese Kunstwelten, diese virtuellen Spielelandschaften ausdenken? Maximilian Schönherr stellt uns einen Spieleprogrammierer näher vor. Dies ist der Anfang. Die Geburt eines Gottes. Das ist dein Schicksal. Unter den Programmierern von Computerspielen gibt es einige wenige Legenden. Eine davon ist Peter Molyneux. Von ihm stammt die erste Gott-Simulation. Statt gegen einen Computer zu spielen, spielte man Gott. Und der Computer half nur dabei, das Völkchen zusammenzuhalten, zu nähren und für den Krieg gegen die Bösen zu rüsten. Wir brauchen einen Gott! Bitte erhöre uns! Unzählige Spiele, auch Lehrspiele, bauen auf dieser Idee von Peter Molyneux auf. Hilf uns! Bitte! There isn't the huge revolutions that we had. Es finden heute nicht die großen Revolutionen statt wie vor 10 Jahren, als die 3D-Grafik in die Spiele einzog und wir neue Controller bekamen. Unter den stillen Revolutionen, die jetzt stattfinden, wird eine das Spielen völlig verändern. Hinter dieser Revolution steckt eine sehr einfache Idee. Das Leben, die Verbindung mit anderen, mit Freunden, zu jeder Zeit. Während ich früher zu einem Freund sagte, komm doch rüber in mein Haus, wir spielen ein Computerspiel zusammen, läuft es heute so. Ich spiele ein Spiel und merke, du bist ja auch im Netz. Also frage ich dich, ob wir nicht eine Runde zusammen spielen wollen. Es hat etwas viel Normaleres, weil man sich nicht groß verabreden muss. Diese Entwicklung hat entscheidende Auswirkungen auf die Zukunft von Computerspielen, darauf wie und mit wem wir Computerspiele spielen. Peter Molyneux' nächstes Spiel wird Fable 2 heißen, eine Fortsetzung von Fable, einem klassischen Abenteuerspiel, in dem ein traumatisierter Waisenjunge durch die Hilfe des Spielers seinen Weg in die Welt findet und zum Helden wird. Wir hören gerade das Weinen des Jungen, während er das Schloss erkundet, wo er trainiert werden soll, um den Tod seiner Eltern zu rächen. Auch Fable 2 wird mit einem Kind beginnen, das sich für gut oder böse entscheiden kann. Vor allem aber macht Molyneux' großes Team in Guildford südlich von London das Spiel nun endlich komplett online-fähig, damit viele Spieler gleichzeitig ihre Helden wachsen, trainieren, kämpfen sehen können, mit oder gegeneinander. Die Vernetzungsmöglichkeit, so der Engländer, hat bei der Entwicklung von Fable 2 mindestens so viel Zeit verschlungen wie das Design des Helden. Online-Spiele unterscheiden sich von solchen, die man nur auf seinem Computer oder seiner Spielekonsole für sich allein spielt. Sie fordern eine andere Logik. Zum Beispiel sind abgeschlossene Handlungen Gift für das gemeinsame Spiel, denn es sollte ja jederzeit einsteigen und mitspielen können. Fable 2 wird aus diesem Grund gar kein Ende haben. Man kann, selbst wenn alle Aufgaben durchgespielt sind, glücklich oder böse weiterleben. Man muss übrigens nicht einmal ein Held werden, sondern man kann auch eine Familie gründen, ein Haus bauen und einer geregelten Arbeit nachgehen. Es ist nur langweilig. Jedes Computerspiel braucht seine Währung. Bei Pac-Man waren es die Pillenpunkte, in Fable 2 sind es Goldstücke, die von den Bäumen hängen. Das amerikanische Entropia Universe treibt das Online-Spiel mit dem Geld auf den Gipfel, indem es die Spielewährung in harte Dollars aus der realen Welt umsetzt. Auf der letzten Computerspielekonferenz in Los Angeles wurde ein Entropia-Spieler namens John Never Die, also Stirb Nie, Jacobs, zum ersten Online-Spiele-Millionär der Geschichte erklärt. Er hatte Ende 2005 in dem virtuellen Universum einen Asteroiden gekauft, also einen Sternbrocken, und zwar für die Rekordsumme von $100,000, echte Dollar. Grund: den Asteroiden ziert eine Diskothek, die John Never Die Jacobs unbedingt haben wollte. Dieser Nachtclub, von dem die Rede ist, einer der ganz besonders wertvollen Gegenstände, eine Immobilie, die tatsächlich für dieses Geld verkauft wurde und entsprechend hohe monatliche Umsätze erwirtschaftet. Ich habe tatsächlich persönlich auch mit dem Käufer dieses Nachtclubs mal gesprochen und er hat mir da sein Konzept erläutert, wie er dann diesen Nachtclub beispielsweise mit Kunstwerken ausstattet, um dann eine schöne Atmosphäre zu schaffen und dann zum Teil auch Discjockeys aus der realen Welt einlädt, die dort dann mal für eine Nacht Platten auflegen. Andreas Lober, Anwalt für das Recht in virtuellen Welten. Für John Never Die Jacobs ging die Rechnung übrigens auf. Sein Spekulationsobjekt im Entropia Universe hat sein Kapital verzehnfacht. Peter Molyneux respektiert solche Ideen, aber in seinem Herzen bleibt er ein Offline-Spieler. Wenn er sich ins größte Online-Spiel aller Zeiten, World of Warcraft, einloggt, bekommt er Platzangst, traut den anderen nicht, nicht einmal denen in der eigenen Gilde. Sie könnten ihm ja ein Messer in den Rücken rammen. Am liebsten sucht er sich dann eine Höhle, um sich zurückzuziehen und seinen Knüppel hinzulegen. Aber als Spieleentwickler sieht er natürlich das Potenzial von Online-Spielen und meint sogar, dass man da echte Freunde finden kann. Ich war auf einer Computerspielemesse, unterhielt mich gerade mit einem Bekannten, als dieser sagte: Tut mir leid, ich muss jetzt gehen, eine Verabredung mit meinen Freunden. Wie, deine Freunde hier auf der Messe? Ja, meinte der Bekannte. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt, aber sie gehören zu meinem Clan. Wir spielen World of Warcraft und haben uns über das Spiel verabredet, uns erstmals persönlich kennenzulernen. Er war darüber echt aufgeregt. Und siehe da, sie trafen sich und es wirkte, als wären sie alte Schulfreunde, die sich wieder treffen. Wo aber der eine sagt: Ach, du bist der, der uns immer in Schwierigkeiten bringt und auf den wir ein bisschen aufpassen müssen. Mir war bis dahin nicht klar gewesen, dass man das Freunde nennen kann. Aber man sah sofort, das waren seine echten Freunde. Welt am Draht. Spiele online, das war heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie noch ein wenig weiterspielen wollen mit Gedanken zu unserem Thema, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage. Dort haben wir einige Links zum Thema für Sie zusammengestellt. Und dort finden Sie auch das Manuskript der Sendung und die Sendung noch einmal zum Nachhören. Die Internetadresse: www.swr2.de/wissen. Noch einmal: www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.